sich ringelt. Bezeugen. Zu großen Schlangen schufst du dich schnell, weil ich's gewahrt, will ich glaub dich dem Wunder. Doch wie du wuchsest, kannst du auch winzig und klein dich schaffen. Das Klügste schien mir, das Gefahren schlau zu entfliehen. Das aber dünkt mich zu schwer. Zu schwer dir, weil du zu dumm, wie kleiderlich sang. Dass die feinste Klinze dich fasse, wo bang die Kröte sich birgt. Oh, nichts leichter. Luge du her. Krumm und grau, krieche Kröte. Die Kröte, greife sie rasch! Ohi, verflucht! Ich bin gefangen! Halt ihn fest, bis ich ihn band!